Thank you. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Willkommen an dieser Stelle wie immer zum Sunday Service mit neuer Musik, heute unter anderem mit Chuck Prophet. Ich habe Interpol dabei für euch, Mark Olson, ehemals Mitglied von den Jayhawks. Da gibt es ein bisschen Indie-Pop mit den Generationals, schönsten 60-Sound mit den Alalas und auch Jeff Tweedy ist dabei, der mit seinem Sohn Spencer Tweedy zusammen eine Platte aufgenommen hat. Eben gerade hörten wir Simi Mobile Disco, die haben auf ihrem neues Album Wall so ziemlich einmal um die eigene Achse gedreht und machen kein Haut drauf Beats mehr, sondern eher ganz ruhiges Zeugs. Elektronisch natürlich wie immer Iron Henge, der Track gerade eben von Simi Mobile Disco, und auch relativ ruhig geht's weiter mit den Kritikerlieblingen aus New York, und zwar mit Blonde Redhead. Blonde Redhead mit ihrem Track Dripping. Bei Blonde Redhead kann man ganz viel von der Vergangenheit erzählen. Die Band gegründet 1993 in New York, damals auch als Quartett, angeführt von den beiden Brüdern Amadeo und Simon Pace, unterstützt immer von der Sängerin, seit Jahren eigentlich dabei, Kazuma Kino. Und anfangs haben sie noch wirklich eher so einen Sonic Youth-haftigen Sound gemacht. Ziemlich laut, ziemlich krachig, ziemlich gut auf jeden Fall. Nicht ziemlich, sondern wirklich sehr gut. Und die Band war damals wirklich richtig Kritikerliebling. Inzwischen haben sie das abgelegt, das Lautsein und das Lieblingsein ist nicht mehr wirklich der Fall. Pitchfork zum Beispiel, das Online-Magazin, hat die neueste Platte Barragan ziemlich verrissen. Zu Recht, wie ich finde. Die schwächste Blond-Rated-Platte, die sie jemals gemacht haben. Eigentlich schade, weil die Band auf jeden Fall Potenzial hat. Warum sie aber immer so langweilig geworden sind, keine Ahnung. Der Track gerade eben schon ein richtiges Highlight. Der Rest des Albums klingt dann echt total langweilig leider. Das kann man nicht sagen von den Mazes. Ihr neuestes Werk Wooden Aquarium war letzte Woche ihr Album der Woche. Davon hier nochmal der Track Astigmatism. Also der Track Astigmatism von den Mazes, von ihrem neuesten, von ihrem dritten Album Wooden Aquarium. Und die haben es wirklich zum dritten Mal geschafft, hier Album der Woche zu werden. Das ist eine hundertprozentige Quote und spricht für das Trio aus Manchester, welches inzwischen in London ansässig ist. Amerikanisch war der Sound von Mazes schon immer geprägt. Früher klang Mazes sehr nach Lo-Fi und Slackertum mit Anleihen an die großen 90er-Jahre-Bands, amerikanische wie Sabado, Pavement, so ein bisschen Flying Nunberg-Katalog, also Neuseeland auch dabei. Ihren Sound haben Mazes inzwischen verfeinert, vor allem sind sie etwas ruhiger geworden, nicht gerade bei dem Song gerade eben, aber der Rest des Albums ist dann doch eine Spur entspannter vielleicht. Die Songs sind ein bisschen differenzierter und als Referenzen kann man vielleicht die Feelies oder auch Yola Tango anrühren. Die neue Platte wurde auch in New York aufgenommen, vielleicht war da im Studio noch der Sound von diesen anderen New Jersey Bands, muss man in diesem Fall sagen, ja noch ein bisschen vorhanden. Tolle Platte auf jeden Fall und lohnt sich dort mal reinzuhören. Tolle Platte gab es auch von den John Steele Singers State of Undress, die Band aus Brisbane. Davon gab es einen Track Everything's a Threat, gab es auch schon mal hier zu hören. Gibt es einen Remix aber hier von einem gewissen Hero, Telemann, die John Steele Singers. Das waren die John Steel Singers mit ihrem Track Everything's a Threat. Das Ganze ein Remix von einem gewissen Hero, Telemann. Der hat so ein bisschen das Pop-Element reduziert und dann so ein paar Beats drunter gelegt. Relativ simpel gemacht, aber auch relativ gut des Ball rausgekommen. Das Ganze vom, wie gesagt, Original kann man nachhören auf dem Album Wie heißt es noch gleich? State of Unrest. Großartige Platte. Kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn ihr so ein bisschen ein Faible für Popmusik habt und für 60s-Melodien. Da werdet ihr auf jeden Fall ganz, ganz glücklich werden mit. Glücklich werde ich auch mit The Buck, das Projekt von dem Tausendsasser. Wie heißt er noch gleich? Jetzt fällt mein Name. Doch, Martin. Kevin Martin, genau. Kev Martin abgekürzt. Aus London hat eine neue Platte veröffentlicht. Nach langer, langer Zeit mal wieder. Angels and Devils. Auf jeden Track und unterschiedliche Sänger, Gastsänger und Gastsängerinnen mit dabei. Hier bei dem hier, The One, gibt es Flowden zu hören an den Vocals. Hier kommt The Buck. Just kill him with one. Zum Schluss wird hier so ein bisschen die Motorsäge rausgeholt und ein Verstärker angeschlossen. Klingt zumindest ein bisschen so bei The One, ein Track von The Buck vom neuesten Album Angels and Devils. Früher waren ja The Bands total angesagt. The Buck, naja, war nicht wirklich einer von diesen The Bands, ist ja nur ein Typ eigentlich. Jetzt gibt es irgendwie so ein neues Phänomen, finde ich zumindest. Ganz viele Bands haben einen Youth im Titel. Da gibt es zum Beispiel wie wollte ich euch zuerst nennen? Reptile Youth, eine Band, die vor, weiß ich nicht, einem Jahr eine Platte rausgebracht hat. Dann gibt es zum Beispiel sowas wie East India Youth oder jetzt auch Carnival Youth, genau. Die kommen aus Lettland. Wenn sie aus Lettland kommen, dann dürfen sie das gerne machen. Das Jugendliche im Titel mit aufführen. Die haben gerade ein EP veröffentlicht, Never Have Enough, und klingen darauf wieder lettisch folkloristisch, sondern ganz, aufgeklärt und machen auch Musik, die in unseren Ohren relativ modern klingt. Warum auch nicht, ne? Hier kommen sie mit ihrem Track Brown Eyes and All the Rest von Carnival Youth. Your brown eyes and all the rest. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks, and he wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed. When I grew up, I called him mine, and we would always laugh and say, remember how we used to play. Bang, bang, you shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, you used to shoot me. Sunday Service und gerade eben mit einer ja, wundervollen Cover-Version Bang Bang. Das Original ist von, wie hast du noch gleich, Sonny Bono auf dem Cher-Album The Sunny Side of Cher drauf, geschrieben 66 und hier eine ganz, ganz tolle Version, wie ich finde, von einer Dame, die heißt Alice Phoebe Lou, kommt aus Kapstadt, also aus Südafrika, hat, nachdem sie ihre Schule beendet hat, ihren Rucksack gepackt und nach Europa auf Reisen gemacht und ist irgendwann in Berlin gestrandet und ja, hat eine EP veröffentlicht im Sommer, Momentum hieß die, davon der gerade eben gehörte Track und ja, wenn sie ihre eigenen Songs auch so schön sind, dann hat sie sicherlich Potenzial, mal irgendwann reich, berühmt und bekannt zu werden. Der nächste Herr, ja, ob der das Potenzial dazu hat, ich wage es zu bezweifeln. Jens Friebe, ein Musiker, der aus, ich glaube, irgendwo, ich weiß nicht, Niedersachsen, glaube ich, kommt. Egal, hat schon viele Platten veröffentlicht. Die neueste, gerade eben erschienen, Nackte Angst, zieh dich an, wir gehen aus. Und darauf musiziert er mit deutschen Texten und alles, was einem so zwischen die Finger kommt. Meine Baustelle ist das musikalisch überhaupt nicht, aber ich will es euch nicht vorenthalten. Hier kommt Jens Friebe mit Sei einfach nicht du selbst. Sie macht ihr Ding, doch ihr Ding ist die Entrechtung der werktätig Beschäftigten. Er glaubt an seine Sache, er glaubt an seine Sache. Doch seine Sache ist der Hass auf alles Schwache. Und du gehst. Gib mir ein Versprechen und versprich mir, dass du es hältst. Sei einfach nicht du selbst. Kannst du mir versprechen, dass du dich verstellst? Sei einfach nicht du selbst. Tanz ich als Stab und die da drüben sieht genau aus wie ein Blatt. Sie hat auf ihrem Körper, sie hat genau hin. Und ihr Körper sagt ihr, gib mir Heroin und gib mir ein Versprechen und versprich mir, dass du selbst sei einfach nicht du selbst. Kannst du mir versprechen, dass du dich verstellst, sei einfach nicht du selbst. Du bist Deutschland, du kommst vom Blues. Zieh deine sieben Blusen aus und gib mir einen Kuss. Und gib mir ein Versprechen und versprich mir, dass du es hältst. Sei einfach nicht du selbst. Kannst du mir versprechen, dass du dich verstellst? Sei einfach nicht du selbst. Sei einfach nicht du selbst. Das war Jens Friebe, der Song von seinem neuesten Album. Nackte Angst, zieh dich aus, wir gehen. Nein, nackte Angst, zieh dich aus. Nein, zieh dich an, wir gehen aus. So rum war das. Ja, komisches Cover auch. Und die Musik, wie gesagt, auch, ich finde es schon, wie soll ich sagen, schwierig, was er so macht. Catfish and the Bottlemen kommen aus Wales und hatten schon mal vor einigen Tagen hier eine Single beim Sunday Service, Kathleen am Start. Toller Track, ich dachte, wenn die Platte auch so wird, dann ist es sicherlich eine ganz, ganz große Scheibe. Tja, leider ist es dann doch nicht so. Klar, der Track, der Single-Track ist hier auch drauf und mit Abstand der beste Song, da der schon mal lief, der zweitbeste Song von diesem Album. Und damit hat sich das dann auch erschöpft mit dem Airplay hier. Pacifier heißt dieser Track hier von Catfish and the Bottlemen. We'll be right back. Catfish and the Bottlemen haben auf ihrem Debütalbum The Balcony einige ganz gute Ansätze eigentlich, aber letztendlich klingen die Tracks dann doch alle ziemlich überproduziert und auch Indie-Einheitsbrei, da man vielleicht mit weniger Produktion etwas weniger fetten Sound dann doch interessantere Songs hinbekommen können. Ja, wenig ist manchmal mehr, das haben die jungen Leute noch nicht so ganz begriffen, manchmal habe ich so das Gefühl. Anyway, der nächste Herr kommt aus Norwegen, Einar Stray ist vor 3 Jahren gestartet, Musik zu machen. Inzwischen nennt er sich Einar Stray Orchestra, hat also eine ganze, ja, ein Orchester, nicht wirklich, aber immerhin 4 Leute um sich geschart. Und mit Politics erschien letzte Woche sein neuestes Album. Davon haben wir den Titeltrack. Hung a crucifix when you gave in to those politics. Follow them cause you like the sound, bought their t-shirts and sang along. Cyclone, cyclone, cyclone, the so-called cyclone. Politics, ein Track vom gleichnamigen Album vom Einar Stray Orchestra, eine Band aus Norwegen, die auch im Sound sich nicht neu erfindet, aber das, was sie macht, eigentlich relativ anständig hinbekommt. Childhood sind eine Band, da finde ich die Gründungsgeschichte ganz amüsant. Zwei Typen, die an der Uni zusammen waren und eigentlich nur dorthin gingen, weil sie ihre sozialen Kontakte dort hatten, also mit Studium eigentlich nicht mehr viel am Hut hatten und immer allen Leuten erzählt haben, ey, wir haben eine Band und wie, die kennt ihr gar nicht und so weiter und so fort. Und irgendwann war das halt so weit fortgeschritten, dass ich wirklich mal anfangen musste, auch diese Band zu gründen. Nämlich an meinen eigenen Schultag, wo man sagte, ey, wir sind jetzt eine coole Band und haben schon so Autogrammkarten gemacht und ich weiß nicht, wie alt waren wir, 12, 13, 14. Dadurch ist nie was draus geworden. Wenn man das in älteren Jahren macht, mit, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 20, dann muss da irgendwann was Ernstes draus werden. Tja, und haben sie es wirklich gemacht, haben eine Band gegründet, Childhood nennen sie sich, und veröffentlichen demnächst ihr Debütalbum Lacuna. Davon hier schon mal der schöne Track Sweeter Preacher. Das waren Childhood, eine Band, deren Mitglieder aus Süd-London kommen, aus Brixton, soweit ich weiß, und die mit Lacuna demnächst ihr Debütalbum veröffentlichen werden. Und kleine Titelkorrektur, das war schon der richtige Track, den ich spielen wollte, aber Mir scheint das Tracklisting hier auf der CD nicht richtig zu sein, weil von der Länge her kommt das nicht hin und auch vom Text her passt das eher. Falls Away, sag ich mal, war das hier mit 99%iger Sicherheit und auch so ein bisschen der beste Track des Albums. Eine Platte voller Hits hat Ty Segall veröffentlicht mit Manipulator. Zum Titeltrack gibt es jetzt auch ein richtig großartiges Video, wo eigentlich nur er so rumsteht und rumsitzt und seine Gitarre schrammelt und so als Comicfigur gezeichnet ist. Aber man kann so reinklicken in das Video, das ist so interaktiv und alles verändert sich. Also Dinge fliegen vorbei, ihm wachsen Arme, Hintergrund ändert sich und so weiter und so fort. Das ist total witzig. Müsst ihr mal ausprobieren, auf der Homepage von Ty Segall das Ganze sich anzuschauen. Und ja, den Check können wir mal. Manipulator von diesem großartigen Musiker aus den USA. Manipulator, das war ein Track von Ty Segall von seinem gleichnamigen Album Manipulator und ihr könnt ihn manipulieren, Manipulate the Manipulator sozusagen auf seiner Homepage. Dieses Video wirklich lohnenswert, das mal auszuprobieren. Ich bin kein Mensch, der jetzt viel irgendwie im Netz Videos schaut, vor allem keine Musikvideos und alles andere in der Richtung, aber manchmal gibt es da wirklich Sachen, die sind auf jeden Fall sehenswert und dann erwähne ich das auch gerne mal an dieser Stelle hier beim Sunday Service. Letzter Track in der ersten Stunde kommt von His Gold Messenger. Eben gerade Ty Segall kommt aus San Francisco und auch His Gold Messenger, die beiden Mitglieder haben in diversen San Francisco-er Bands mal mitgewirkt. Das zum einen MC Taylor, zum anderen Scott Hirsch. Die beiden machen seit einigen Jahren auch zusammen Musik und haben vor kurzem gerade ihr neuestes Album veröffentlicht. Lateness of Dancers heißt das. Sehr ruhig, sehr neofolk, sehr düster. Ja, lastig das Ganze. Hier kommt ihr Track Saturday Song. Ja, und das beim Sunday Service, ne? Musik sudden day comes, I'm gonna lose myself. If a sudden day comes, I'm like everybody else, I might get a little crazy. I'm gonna drink some whiskey. Saturday comes, I'm gonna rock my soul. Yeah, when Saturday comes, I'm gonna lose control. I might get a little crazy. But I'm gonna wake up Sunday. Sun.